Kundgabe 5731. Empfangen durch Bertha Dudde am 22. und 24.07.1953. Aufgabe der Diener Gottes: Wahrheit verbreiten. Eine gesteigerte Lehrtätigkeit wird einsetzen, so wie in den Menschen das Verlangen erwacht, in der Wahrheit unterrichtet zu werden. Und es wird dies der Fall sein, wenn von allen Seiten Stellung genommen wird gegen Glaubenslehren, die angezweifelt werden, weil sie sich widersprechen. Denn in der letzten Zeit werden alle Glaubenslehren kritisiert und zerpflückt werden. Man wird versuchen, sie als völlig haltlos und unglaubwürdig hinzustellen. Und es wird dies auch leicht gelingen bei den Menschen, die noch nicht richtig belehrt wurden, die selbst kein eigenes Urteil haben und Schmähungen und Spott gegen diese Lehren als berechtigt annehmen. Und doch werden auch Menschen unter ihnen sein, die nicht leichtfertig abtun, was ihnen angeraten wird, sondern nun Aufklärung haben möchten. Und ihnen dann die Wahrheit zu bringen, sie recht und aufschlussreich zu unterweisen, wird nun Aufgabe meiner Diener auf Erden sein, die für dieses Amt von mir selbst ausgebildet wurden. Denn ich werde diese Suchenden, Aufschlussbegehrenden zusammenführen mit den Wissenden, mit den rechten Verkündern meines Evangeliums. Und ich will denen das Verständnis geben, die ein ernstes Verlangen haben nach der Wahrheit. Denn auch sie werden wieder weitertragen und zeugen für mich und meine Lehre. Sie werden verurteilen, was falsch ist, und voller Eifer eintreten für das Rechte, für die Wahrheit aus Gott, die sie erkennen als meine Gnadengabe und darum auch bekennen werden vor der Welt den Geber dieser Wahrheit. Denn wer die Wahrheit selbst besitzet, der gibt sie nicht mehr her und fürchtet auch nicht, die ihn bedrohen. Denn das Wissen hat ihn stark gemacht im Glauben. Und ein liebewilliges Herz hat ihn aufnahmefähig gemacht für das Wissen. Es hat ihm auch das Verständnis eingetragen für dieses Wissen, das nun in ihm lebendig geworden ist. Eure große Aufgabe liegt noch vor euch, die ihr mir dienen wollet. Zuvor aber müsstet ihr zubereitet werden zu rechten Verkündern meiner Lehre. Zuvor müsstet ihr Kleinarbeit leisten, indem ihr austeilet, was ihr empfanget, um dann aber selbst zu reden, von meinem Geist getrieben und gelenkt, so dass ihr nur reden werdet, was euch mein Geist eingibt. Doch ihr sollet lebendig reden, und darum müsstet ihr auch alles selbst begreifen, was ihr den Mitmenschen darbietet. Ihr dürfet nicht nur wie eine Maschine wiedergeben, woran ihr selbst unbeteiligt seid, sondern in aller Klarheit sollet ihr reden, als ob es euer Gedankenreichtum sei. Und das ist euer eigen, so wie es in euch selbst lebendig wurde, weil ihr zuvor von meinem Geist belehrt wurdet darüber, was ihr nun lehret. Denn es wird nötig sein, dass ein Licht gegeben werde denen, die plötzlich merken, in welchem Geistesdunkel sie dahin wandelten. Und die nun hinausfinden möchten aus der Nacht des Geistes. Und ihr werdet es deutlich spüren in euch, wem ihr die Wahrheit übermitteln sollet, wenngleich ihr durch Drohungen und Freiheitsbeschneidung verhindert werden sollet. Ich selbst will euch die Gelegenheit geben, auf dass ihr mir und euren Mitmenschen dienet in der Not, die sich weit mehr auf die Seele erstreckt als auf den Körper. Und an eurer Glaubenskraft, an eurem Mut und der inneren Überzeugung werden sie sich aufrichten. Und es wird ihnen alles glaubwürdig sein, was ihr ihnen vorstellt als Wahrheit von oben. Denn wer zweifelt, dem ist noch zu helfen und die Wahrheit zuzuleiten. Wer aber ohne Nachdenken ablehnet und mich verleugnet, dem könnte auch die Wahrheit geboten werden, ohne ihn in seinem Denken und Handeln zu ändern. Bereitet ihr euch vor auf diese eure Lehrtätigkeit, indem ihr selbst euch mein Wort einpräget, indem ihr euch alles zu geistigem Eigentum machet durch Ausleben meines Wortes, weil ihr dann dem Geist in euch stets mehr Recht einräumet, in euch zu wirken, und dieser Geist wird euch wahrlich recht leiten im Denken und Reden, so ihr euer Amt ausüben sollet. Erhöht auch eure Glaubensstärke, wirket unausgesetzt in Liebe, dass die Kraft der Liebe als Kraft des Glaubens zutage treten kann. Und nichts wird euch dann in eurem Entschluss wankend machen können, mich zu bekennen vor aller Welt. Dann werdet ihr so von der Liebe zu mir erfüllt sein, dass ich gegenwärtig bin in euch. Und dann kann euch keine Macht der Welt etwas anhaben. Dann kann sie zu den ärgsten Mitteln greifen. Es wird ihr nicht gelingen, mich aus eurem Herzen zu verdrängen. Es wird ihr nicht gelingen, euch zum Verleugnen eures Glaubens zu bewegen. denn ihr seid wissend geworden durch meinen Geist und dadurch mir in Treue ergeben bis zum Ende. Amen.